keine sehr christliche Stadt, die Elbmetropole, wenn auch tüchtig, realistisch und vorzeigbar. Protestantisch durch und durch. Aber warum sind ihre Kirchen am Sonntag so leer? Und die Katholiken? Nur 11,5% sind in der Hansestadt katholisch, Fremdsprachige eingerechnet. Das ist tiefste Diaspora. Doch das war nicht immer so. Der Hafen besaß seit Urzeiten das Interesse weltlicher wie geistlicher Herrscher. Für beide war er Stützpunkt und Ausgangspunkt für merkantile und missionarische Expeditionen. Angefangen haben die kirchlichen Aktivitäten in Hamburg, so ist es urkundlich belegt, mit einem Mönch, mit Ansgar. Wer war dieser Mann, den man den Missionar des Nordens nennt und den Protestanten wie Katholiken in Hamburg als den Iren ansehen? Blicken wir zurück. Denn es gab eine Zeit, da war Hamburg, oder sagen wir lieber die Hammerburg, Brückenkopf für die nordische Mission. Doch bevor der Mönch den Weg an die Elbe fand, wirkte ein anderer als Missionar im hohen Norden, Erzbischof Ebo von Reims. Und da waren auf dem späteren Hamburger Gebiet Siedlungen, Hütten, zu denen ein bescheidenes Gotteshaus gehörte, die Kirche des Priesters Heriklag. Das alles ist ein wenig legendär, aber mit Ansgar wurde es handfest, wie sich das für Hamburg gehört. Zwar war er ein kleiner Benediktinermönch aus Flandern, dessen Weg vom Kloster Corbie zum Kloster Corvey in Westfalen geführt hatte und von da weit hinauf in den Norden auf den Kaufmannswegen zu Fuß und zu Schiff nach Dänemark und Schweden, wo er im besten Sinne Aufmerksamkeit erregte. So auch das Interesse Kaiser Ludwigs des Frommen, eines Sohnes Karls des Großen. Mit Zustimmung der Reichsversammlung zu Diedenhofen holte der Kaiser Ansgar 831 in die Hammerburg, eine kleine hölzerne Festung auf dem sandigen Geestrücken zwischen Elbe, Alster und Bille. Vater Karl hatte die Festung bauen lassen zum Schutz seines fränkisch-christlichen Reiches, und der fromme Ludwig sah nun die Chance, von dort aus mit Ansgars Hilfe den Norden für das Christentum zu gewinnen. Der Mönch aus Flandern war zwar keine Märtyrernatur, aber sein Leben als Missionar war reich an Abenteuern und Gefahren. Man ernannte ihn zum Bischof, doch war er in der leeren Hammerburg-Festung Bischof ohne Land. Ein entferntes Kloster gab man ihm zum Unterhalt, bis er es der Politik wegen wieder verlor. Er ließ in der Festung eine dreischiffige Marienkirche errichten, ein Kloster, eine Schule und eine Bibliothek, alles aus Holz, denn Steine gab es in dieser sandigen oder waldreichen Gegend nicht. 50 Menschen lebten hier, die ersten Hammerburger. Vermutlich verdankte die Burg auch dem Wald ihren Namen. Hammer heißt Buschwerk, Wald, Hemmnis. Von hier aus unternahm Ansgar seine Missionsreisen nach Skandinavien. Zunächst kaufte er auf den Sklavenmärkten junge Männer frei, die er als Missionare für ihre Heimatländer ausbilden ließ, ein wohltätiges wie nützliches Unternehmen. Man nannte ihn der blinden Auge, der lahmen Fuß, der Witwen und Waisen Vater. Doch nach 16 arbeitsreichen Jahren brach das Unglück über die Burg und die sie umgebenden Siedlungen herein. Die Wikinger kamen mit ihren schnellen Schiffen die Elbe herauf, raubten, töteten und brandschatzten die Region. Ansgar konnte sich mit knapper Not in einem Fischerboot über die Elbe retten. Zunächst fand er Zuflucht in Rammelsloh. Und da Hammerburg dem Erdboden gleichgemacht war, zog er 848 weiter nach Bremen. Dort war die Stelle des Bischofs vakant. Ansgar kam im rechten Augenblick. Er wurde Bischof von Hamburg-Bremen. Noch ist nichts ganz gesichert, aber vermutlich wurde Ansgar erst in Bremen Erzbischof, und zwar 864, ein Jahr vor seinem Tode. Er wurde dann erstaunlich schnell heilig gesprochen, hatte er doch heroische Tugenden bewiesen, die man für die Mission brauchte. Auch seine Nachfolger Rimbert, Adalgar und Adaldag wurden kanonisiert. Sie alle wirkten für die Loslösung des Bistums von Köln. Die Marienkirche wurde, zunächst aus Holz, wieder errichtet. Erzbischof Bezelin von Hamburg-Bremen erbaute dann aus Natursteinen an gleicher Stelle den ersten festen Dom als dreischiffige Hallenkirche. Der Bau war 1043 fertig. Doch 1066 erfolgte der große Wendenüberfall, nicht der erste, und die neue Steinkirche brannte aus. Im 13. Jahrhundert dann wurde der Dom aus Backsteinen als Emporenbasilika errichtet, an die zahlreiche Kapellen angefügt wurden. Ein nochmaliger Umbau sah die Rückführung der Kirche in eine dreischiffige Hallenbasilika. Am Ende hatte sich ein vielschichtiger Gebäudekomplex entfaltet. Aber dieser Dom mit seinem Territorium und seinem von Bremen unabhängigen Kapitel, also der wahlberechtigten Priestergemeinschaft fast ein Staat im Staate, hatte bis zuletzt ein schwieriges Schicksal. In protestantischer Zeit vernachlässigt, wechselte er mehrfach den weltlichen Besitzer. Als er dann schließlich 1803 an die Stadt Hamburg fiel, befürchtete die Bürgerschaft kostspielige Ansprüche der alten Eigentümer, das Haus Hannover und England, und beschloss kurzerhand den Abriss. Er wurde in den Jahren zwischen 1804 und 1807 erbarmungslos durchgeführt. Einige in letzter Minute gerettete Kunstwerke sind heute in der Hamburger Kunsthalle zu sehen, andere im Stadtmuseum in Warschau. Erzbischöfliche Grabplatten wurden als Sieldeckel benutzt. Kein hamburgisches Ruhmesblatt. Was heute in Hamburg der Dom heißt, ist ein gewaltiger Jahrmarkt auf dem Heiligen Geistfeld. Dorthin hatten sich die Händler aus den Seitenschiffen des Doms bei seinem Abriss verzogen. Sie nahmen den Namen an ihren neuen Standort mit. Zur Zeit des großen Wendeneinfalls regierte Erzbischof Adalbert, das gut 800 Einwohner zählende Hamburg. Kein Heiliger, aber die wohl stärkste Persönlichkeit in der langen Reihe von Erzbischöfen. Er war von Geburt ein Graf Goseck aus dem Hause der Wettiner, die später in Europa mehrere Königsthrone besetzten. Vom Charakter her neigte Adalbert zu Extremen, war heftig und schien oft widersprüchlich. Nach seinem Tode sagt sein Bremer Zeitgenosse, der Chronist Adam, in seiner Geschichte der Hamburger Erzbischöfe: Nun verzeihe bitte, lieber Zuhörer, dass ich die wechselvolle Geschichte eines so zwiespältigen Menschen in so unterschiedlichen Themen zusammengeführt habe. Dabei ist zu bedenken, was die Worte zwiespältig, wechselvoll, unterschiedlich zeigen. Man befand sich in einer Zeit des Umbruchs und Adalbert nahm eine Haltung ein, die vielleicht nicht zwiespältig, wohl aber dem neuen Trend entgegen war. Er hatte zwei Ideale, die für ihn zusammengehörten, die Treue zum Kaiserhaus und die Treue zum missionarischen Auftrag. Denn für Adalbert waren weltliche und geistliche Bestrebungen nicht voneinander zu trennen. Der Adel des 11. Jahrhunderts aber dachte anders. Ihm ging es schlicht um die Tribute. Doch vor allem lag Adalbert, der mit seinem heftigen Temperament oft aneckte, an Hamburg. Erzbischof von Hamburg nannte er sich, obwohl seine Urkunden in Bremen ausgestellt waren. Mit König Heinrich III. Aus dem Hause der Salier war er eng befreundet, und seinen weitblickenden Verbindungen, heute würden wir sagen Geheimdiensten, war es zu verdanken, dass er Heinrich warnen konnte, als die Familie der sächsischen Billunger, die auch in Hamburg eigenen Besitz hatten, einen Mordanschlag gegen den König planten. Heinrich hatte im Jahre 1046 drei rivalisierende Päpste abgesetzt und wollte Adalbert zur Papstwahl vorschlagen. Doch dieser winkte ab. Er, dessen geistliche Verantwortung sich bis nach Grönland und Island erstreckte, wollte für sich selbst einen Hoheitsanspruch, wie ihn der Papst besaß. Er wollte selbst Bischöfe auswählen. Ein Patriarchat Hamburg hatte er im Sinn, ähnlich den Patriarchaten von Venedig oder Jerusalem. Mittelpunkt sollte der Sülberg im heutigen Blankenese sein. Adam berichtet: Nur ein Berg ragt in dieser Landschaft über der Elbe auf. Sein langer Rücken zieht sich gegen Westen hin. Die Einwohner nennen ihn Sülberg. Ihn hielt der Bischof für geeignet zur Anlage einer festen Burg zum Schutze der Bevölkerung. Und er ließ alsbald die von Wald bedeckte Bergkuppe kahlschlagen und den Platz säubern. So gelang ihm mit hohen Kosten und viel Menschenschweiß die Verwirklichung seines Planes, den unwirtlichen Berg bewohnbar zu machen. Hier gründete er eine Propstei, die er zu einer Gemeinschaft von Dienern Gottes machen wollte. Doch bald wurde eine Räuberbande daraus. Unsere Leute begannen allmählich von dieser Burg aus mit drückenden Ausplünderungen der Bevölkerung ringsum, zu deren Schutz sie bestellt waren. Aus diesem Grunde ist der Platz auch später bei einem Aufruhr der Einheimischen zerstört worden. Die Bewohner Nordelbiens aber verfielen der Exkommunikation. So war es gut, dass Papst Leo XI. Es vorzog, mit einem neuen Privileg das Erzbistum bis zum Eismeer auszudehnen und den Erzbischof zum Legaten des Papstes zu ernennen. Mit dieser Beförderung war Adalberts Patriarchatsplänen der Riegel vorgeschoben. Aber da war auch noch die andere Bindung, die an König Heinrich und sein Haus, die ihn von den erzbischöflichen Aufgaben weitgehend abzog. Heinrich III. Starb im Jahre 1056 und Adalbert sowie der Erzbischof Anno von Köln wurden zu Erziehern des erst 6-jährigen Prinzen Heinrichs IV. Ernannt. Adalberts Einfluss und Persönlichkeit erwiesen sich dabei als stärker. 1064 wurde er alleiniger Regent, um ein Jahr später den nunmehr 15-jährigen Heinrich für mündig erklären zu lassen. Dieser dankte es ihm mit einer großzügigen Spende für die Innenausstattung des Hamburger Doms. Adalbert aber zeigte immer mehr Züge eines gewaltsamen Durchsetzungswillens seiner Gottesreichpläne und bediente sich dazu auch grober und unlauterer Mittel. So machte er sich immer mehr Feinde, bis es den Billungern schließlich gelang, ihn aus seinen Ämtern zu vertreiben. Er musste nach Goslar flüchten, wo er 1072 starb, und er wurde im Dom zu Bremen begraben, denn den Hamburger Dom, in dem er sich sein Grab gewünscht hatte, gab es wieder einmal nicht mehr. Sein Biograf beschreibt ihn als hochfahrend gegenüber Gleichgestellten, aber unendlich gütig und großzügig im Umgang mit Armen und Schwachen. Mit ihm endete in Hamburg die Vorrangstellung von Religion und Kirche. Man lebte hier nun nicht mehr für die Religion, aber die Religion war für das Leben da. Keine schlechte Entwicklung, die gefördert wurde, als Graf Adolf III. Von Schauenburg eine kaufmännisch orientierte Neustadt ins Leben rief. Um 1200 hatte die Neustadt schon ihr erstes Rathaus, dem eines in der Altstadt folgte. Im Jahre 1216 wurden dann Alt- und Neustadt zusammengelegt und man errichtete wenig später den Ratsherren ein gemeinsames Haus. Schließlich, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, kam auch eine Börse hinzu, die erste in Europa. Hamburg wurde seit der Vereinigung nun das, was es heute ist, eine blühende Handels- und Schifffahrtsstadt, unterbrochen von Bränden oder dem Wüten der Schwarzen Pest, letzteres besonders im 14. Jahrhundert. Die immer wieder an die Vergänglichkeit erinnerten Bürger blieben fromm, wenn auch ihre Ideale andere waren als die der erzbischöflichen Blütezeit. Das ganze Leben war christlich durchsetzt. Religion hatte eine lebenspraktische Bedeutung, wie man sie sich heute in Hamburg kaum mehr vorstellen kann. Der Stadtrat war sich seiner religiösen Berufung und Verantwortung bewusst. Vor wichtigen Sitzungen gingen alle zur Frühmesse in die Kirche. Und es schien wie selbstverständlich, dass Bürger Kirchen, Kapellen und Klöster stifteten und dass Handwerker, die in Zünften oder Innungen organisiert waren, selbst den Kirchenbau in die Hand nahmen. Und nicht nur das. Die großen Maler schufen überragende Kunstwerke zu Ehren Gottes, wie die Altäre und Bilder Meister Bertrams, Meister Frankes, Hans Bornemanns. Diese Maler schmückten zu ihrer Freude und ihrem Heil den Dom, aber auch andere Kirchen und Klöster, die im Mittelalter entstanden und die unermüdlich erneuert wurden, wenn Zerstörungen hereinbrachen. So die älteste, St. Petri, die Marktkirche in der bischöflichen Altstadt, St. Nikolai, St. Katharinen und St. Jakobi in der Neustadt. Und dann waren da die Klöster. Das dominikanische St. Johanniskloster, dem Meister Franke als Mönch angehörte, nahe dem Dom in der Altstadt. Nach der Reformation wird es ein berühmtes Gymnasium, das Johanneum. Und das Kloster der Zisterzienserinnen in Harvesterhude oder der Konvent der Franziskaner, benannt nach Maria Magdalena. Diese beiden Klöster hatten eine besondere Geschichte. Am Maria-Magdalenentag des Jahres 1227, dem Tag der Schlacht von Bornhöwe zwischen Adolf IV. Von Holstein-Schauenburg und dem Dänenkönig Waldemar, sah es schlecht aus für den Grafen. Da gelobte er die Gründung eines Klosters und seinen Rückzug von allen weltlichen Ehren, wenn der Herr ihm den Sieg verleihen wollte. Das Schlachtenglück wendete sich zugunsten Holsteins und Graf Adolf erfüllte seine Gelübde. Die Hamburger hatten Adolf in der Schlacht unterstützt und bekamen von ihm dafür eine Bestätigung aller ihrer Privilegien, auch der Zusammenlegung von Alt- und Neustadt. Und der Erzbischof war durch Verzicht nur noch Herr über die Domimmunität im Bereich der ehemaligen Hammerburg. Um 1400 schon agierte Hamburg wie eine freie Reichsstadt und erinnerte sich ihres Landesherrn nur, wenn es um die Verweigerung unerwünschter Pflichten dem Reich gegenüber ging. Die Bildung der Städtehanse im ausgehenden 13. Jahrhundert hatte diese Entwicklung vorbereitet und die Entdeckung Amerikas im Jahre 1492 setzte das Ganze ins Große fort mit ihrer Eröffnung ungeahnter Überseeräume. Ab 1460 war Hamburg durch Erbfolge dänisch, aber es kümmerte sich nicht viel darum und verweigerte dem Dänenkönig den Treueeid, es sei denn, dieser bestätige ihm alle Freiheiten und Rechte. Der König gab nach. Bei dem ausgeprägten Bürgersinn der Hamburger in ihrem christlichen Leben war es natürlich, dass man den römischen Katholizismus mit seiner lateinischen Sprache und seinen nicht immer verständlichen Formeln und Riten zunehmend als etwas Fremdes empfand. Das führte auch zu Schulstreitigkeiten, waren doch die Schulen in der Hand der Kirche. Die Umgangssprache in Hamburg war das Niederdeutsche, das Hamburger Platt, das sich aus dem Altsächsischen entwickelt hatte. Es ging auch in die amtlichen Schriften ein, so in die Stadtrechte von 1292 und 1497. 1523 wurde in Hamburg eine niederdeutsche Übersetzung von Luthers Neuem Testament gedruckt und viel gelesen. Persönliche Frömmigkeit und Gebet vertrugen sich besser mit der Muttersprache. Dabei war zu Beginn des 16. Jahrhunderts der Katholizismus in Hamburg sehr lebendig. Als die plattdeutsche Bibel erschien, besaß Hamburg 400 Weltgeistliche und im Johanniskloster lebten etwa 40 Dominikaner. Der Kampf für das Luthertum erschien aus katholischer Sicht in Hamburg ganz aussichtslos. Aber die religiöse Mentalität der Stadt hatte sich gewandelt. Eine der epocheneigene Betonung des Individuellen, die zum Beispiel in Spanien die großen mystisch-kontemplativen Bewegungen erstarken ließ, denen die Kirche misstraute, führte in Hamburg zur bisher verbotenen volkssprachlichen Bibellektüre und zu häufiger Empörung gegenüber Eigenmächtigkeiten oder moralischen Schwächen des Domkapitels, das als oberste Kirchenbehörde das gesamte Hamburger Kirchenleben regelte. Und man fand Unterstützung in neuen Druckwerken und sensationellen Tönen zukunftsorientierter Geistlicher. In St. Katharinen predigte 1521 ein Pastor Stemmel gegen den Afflat, den Ablass und das wilde Leben der Päpste, natürlich alles in Platt. Als dann im Oktober 1528 Luthers Freund Johannes Bugenhagen, Pfarrer und Professor zu Wittenberg, nach Hamburg gerufen wurde, um das Kirchen- und Schulwesen neu zu ordnen, forderte er vor allem Schrifttreue der Geistlichen, die das reine Evangelium Christi lehren sollten. Man wollte keine Quarkelpredigers, denn solche Hepp wie Nochhart haben wir genug gehabt. Bugenhagens volkstümliche Unmittelbarkeit siegte über das Domkapitel. Es sollte nur noch seinen Chorgesang beibehalten, aber die übrigen Formen katholischen Gottesdienstes einstellen. Das Kapitel hielt dem entgegen, es sei eine Stiftung Karls des Großen, älter als Hamburg und mit Sonderrechten versehen, ein geistlicher Staat im weltlichen Staate. Noch 30 Jahre zogen sich die Verhandlungen mit dem zähen Kapitel hin, obwohl 1529 der Protestantismus offiziell in Hamburg eingeführt war. Schließlich aber verzichtete das Domkapitel auf seine Vormachtstellung und Hamburgs Bürger vergaßen, was der Dom einst für sie bedeutet hatte. War doch die Durchsetzung der Reformation so radikal, dass man den Katholiken die öffentliche Feier der Heiligen Messe verbot. Sie verloren ihr Bürgerrecht und wurden aufgefordert, die Stadt zu verlassen.